an Christian Weckherlin von Friedrich von Schiller. Auf ewig bleibt mit dir vereint der Arzt, der Dichter und dein Freund.